Danke, Columbus. Ich denke, für Vorschläge, was zu tun ist von den politisch Verantwortlichen, kommen wir in der zweiten Runde. Gibt es jetzt zu dem Vortrag unmittelbar Verständnisfragen? Ich sehe nichts. Dann würde ich Bibler Baso bitten, über die Berliner Situation und über die Einschätzung von COP zu sprechen. Du hast vorhin gesagt, dass die Referate werden auf Englisch gehalten. Soll ich das auf Englisch? Nein, okay. Also du hast nicht mich gemeint. Guten Abend und vielen Dank, Helga, zuerst dafür, dass du uns vorgestellt hast, und auch ich bedanke mich bei zwei Referenten, die ein Dr. Gambir aus USA und Dr. Egbonusi aus Slowakia, dass sie zu uns gekommen sind, und an alle, die heute hier sind. Bevor ich anfange, habe ich eigentlich eine Frage. Und zwar, ich habe in den letzten Tagen und fast über eine Woche, glaube ich, in den Zeitungen sehr viel über einen Mord durch einen jungen Mann in christlichen Süden Deutschlands gelesen, das als Amoklauf oder sowas genannt wird. Wisst ihr, ob dieser junge Mann, er heißt Tim, ist er ein Deutscher, ist er ein Muslim oder ein Christ? Also mindestens in der Zeitung, also in der Zeitung, die ich lese, habe ich das nicht gesehen. Vielleicht ein oder andere können mich widersprechen, aber ich frage deswegen, beziehungsweise ich stelle diese Frage deswegen, weil das ist ein Teil, ich würde später darauf kommen, aber ein Teil von gesellschaftlich konstruierte Rassismus. Und darüber will ich sprechen. Leider hat mein Kollege Dr. Egbonusi eigentlich vieles gesagt, die auch, also ich dachte eigentlich spricht er über Berlin, aber eigentlich meinte er Slowakei. Und die Problemfälle sind ungefähr gleich, hier mit unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen. Und nicht nur das, sondern er hat auch von Europa geredet. Er hat auch Beispiele bzw. erwähnt, viele verschiedene europäische Länder. Aber warum eigentlich ist das so wichtig, oder warum ist das so, wie er sagt, das ist ein europäisches Problem? Ich denke, das ist geografisch nicht europäisches Problem, sondern das ist ein weißes Problem. Also das heißt, die Gesellschaft ist weiß konstruiert und dadurch bekommt die Gesellschaft einen bestimmten Charakter. Alles, was nicht weiß ist, wird anders behandelt, und dafür gibt es zwar Gesetze auf der Bücherebene, sind gleich für alle, aber wir sind nicht so gleich wie jeder andere. Und daher ist diese weiß konstruierte Gesellschaft versucht auch ein bestimmtes Bild darzustellen. Und das ist auch meine erste Frage gewesen. Ich könnte mir gut vorstellen, wenn dieser Mensch, dieser junge Mann, ein Timur hieße, ein türkischer Herkunft aus der dritten, vierten Generation gewesen wäre, dann hätte man bestimmt über ihn, seine Religion, seine Moschee, seine Eltern und Großeltern auch viel mehr erfahren. Und das ist das ist eigentlich, das gehört zu dieser Konstruktion. Das heißt, wir haben bestimmte Fragen, die wir stellen und bestimmte Fragen, die wir nie stellen. Also wir haben keine Frage über die Religionszugehörigkeit dieses jungen Mannes, und weil er natürlich weiß ist. Aber wenn er kein Weißer gewesen wäre, höchstwahrscheinlich hätten wir viel mehr Detailfragen gehabt. Und wovon Dr. Gambhir auch gesprochen hat, ist dieser institutionalisierte Rassismus. Das heißt, es ist nicht nur der Rassismus der Institutionen, sondern Rassismus als Institution. Rassismus wird als Institution, also wird institutionalisiert, und entsprechend wird auch gehandelt. Und die Polizei in diesem gesamtgesellschaftlichen Struktur handelt auch nicht anders als die vorherrschende gesellschaftliche Meinungsstruktur, Ideologie. Dr. Gambhir hat vorhin auch von der Polizeistruktur ein bisschen gesprochen, diese ganz militärische Struktur. Es ist militärisch aufgebaut, eine Kommandostruktur hat die Polizei und auch sehr isoliert. Das heißt, die Polizisten haben einen Geheimnisauftrag. Alles, was sie tun, müssen sie geheim halten, und entsprechend müssen sie auch handeln. Wenn sie irgendetwas tun, dann wollen sie erstmal mit niemandem darüber sprechen und alles tun, damit es nicht transparent wird. Und in dieser Atmosphäre, wenn sie vor dem Gericht auftreten, dann sehen wir, dass die Polizisten in Fällen immer das Gleiche sagen. Also wenn 5 Polizisten in einem Fall auftreten, dann alle 5 haben die gleiche Aussage. Das kennen alle Leute, die sich damit beschäftigen. Und ich glaube, Staatsanwälte, Richter wissen das auch. Leider reagieren sie natürlich anders, als ich reagiere. Ich gebe hier ein kleines Beispiel. Ein junger Mann wird verhaftet wegen irgendwelchen Delikten. Von Polizisten wird dann zusammengeschlagen von ein oder mehreren und kommt vor dem Gericht, und die Polizisten sind angeklagt, also er hat Anzeige erstattet gegen die Polizisten, kommt zur Anklage, und alle Polizisten sagen das Gleiche. Sie standen neben dem Opfer, so ungefähr 50 cm bis 1 Meter, aber sie haben nicht gesehen, was der Kollege mit ihm gemacht hat, weil sie natürlich woanders geschaut haben, nach vorne geschaut haben oder nach rechts oder nach links geschaut haben, konnten sie nicht sehen. Also das entsteht aus diesem Geheimnisauftrag. Sie müssen das so berichten. Und das ist auch zu beobachten, wenn die Polizisten auf der Straße jemanden stoppen und fragen: Wo ist dein Ausweis? Zeigen Sie mir einen Ausweis. In der Regel natürlich duzen sie, wenn sie nicht weiß sind, dann duzen sie sehr gerne. Also, wo ist dein Ausweis? Und dann zeigt man vielleicht Ausweis, vielleicht auch nicht, und fragt: Warum? Warum wollen Sie meinen Ausweis? Und dann gibt es ein Problem. Also dann wird der Mensch entweder Handschellen angelegt oder auf den Boden gebracht, zur Wache gebracht. Wenn Pech hat, dann wird auch mit Verletzungen aus der Wache irgendwann mal rauskommen. Und da haben Sie auch einen Geheimnisauftrag. Ich möchte hier 2 Beispiele aus unserer Praxis nennen. Einer ist ein junger Student aus einem südamerikanischen Land, ein Austauschstudent, und will mit dem Zug von Bahnhof Friedrichstraße irgendwo hinfahren, und der geht die Treppe hoch, er ist begleitet von zwei anderen Studenten, auch Austauschstudenten aus Südamerika. Und er steht irgendwo auf der Treppe, wartet und ruft seinen Freund: komm doch mal auf Spanisch, hat er gesprochen, so habe ich von ihm erfahren. Komm doch mal, wir müssen den Zug nehmen. Und der ruft alle drei Studenten. Und dann geht er ein bisschen nach oben, kommt er wieder zurück und macht Gestik, jetzt schnell, schnell. Das war verdächtig für die Polizeibeamten, weil sie gedacht haben, er könnte ein Taschendieb sein. Oder er hat vielleicht irgendeinen Plan. Wussten sie zwar nicht, aber irgendeinen Plan. Und gehen sie auf ihn zu und sagen: hey, zeig mal deinen Ausweis. Natürlich, er ist zwar in Deutschland, aber sofort so Polizeideutsch hat er nicht verstanden. Und dann sagt er was auf Spanisch und die reden dann sehr freundlicherweise auch ein paar Worte Englisch, die Polizisten. Das verstehe er auch nicht. Und macht er irgendwelche Gestik und die Polizisten waren nicht zufrieden. Dann haben sie ihn angeschrien. Er wusste auch nicht, warum sie ihn anschreien. Ungefähr 20 Minuten später wurde er freigelassen. Also er zeigte natürlich seinen Ausweis, nachdem sein Freund kam und auf Deutsch, der verstand ein bisschen mehr Deutsch, das erklärte, wurde er freigelassen. Darauf haben wir einen Beschwerdebrief geschrieben an die Polizeiführung, also das war Bundespolizei, Polizeiführung, Dienstaufsichtsbeschwerde, und die Antwort ist sehr interessant und das möchte ich in Kürze vorlesen. Der Herr hielt sich über einen längeren Zeitraum auf dem Bahnhof und insbesondere auf dem S-Bahnsteig. Das machen wir nie. Also wir halten uns nie länger als 2 Minuten auf dem Bahngleis. Und das ist natürlich ein Südamerikaner, so lange am Bahnhof ist schwierig. Und dann heißt es, er machte auf die Beamten den Eindruck, als ob sie andere Reisenden beobachten. Also höchstwahrscheinlich ein Taschendieb, der andere Reisenden beobachtet. Und diese Verhaltensweisen nach polizeilichen Erkenntnissen charakteristisch für Taschendiebe sind. Und deswegen war auch das kein Grund für die Polizeiführung, dagegen vorzugehen. Das ist sehr harmlos. Das ist sehr harmlos. Und eigentlich ist ihm nichts passiert. 20 Minuten oder 30 Minuten später kam er aus der ganzen Affäre raus, lebte auch 3 Monate glücklich in Deutschland und verabschiedete sich auch von mir, bedankte sich auch, dass ihm in Deutschland so gut ging, obwohl diese Kleinigkeiten. Und noch ein zweites Beispiel in dieser Richtung ist: ein Mann im mittleren Alter steht am Bahnhof, wartet auf den Zug am Bahnhof Zoo in Anzug, und plötzlich kommen 5 Polizisten auf ihn zu und fragen ihn nach dem Ausweis. Er antwortete auf Deutsch, er sagte: wieso, warum fragen Sie mich nach meinem Ausweis? Meinte ein Polizist freundlich, das ist eine Routinekontrolle. Er sagte: oh, das ist aber sehr unökonomisch. 5 Polizisten für eine Arbeit zu einem. Sie hätten das viel besser bewältigen können, wenn sie in 5 verschiedene Richtungen gegangen wären. Dann hätten sie gleiche Zeit viele Leute kontrollieren können. Und das war natürlich also zu viel. Das war zu viel für die ein Kolumbianer ist ein Berater des Kultusministeriums oder so etwas oder Touristikministeriums oder Ministers. Und der andere auch ein höherer Beamter auf Einladung der Konrad-Adenauer-Stiftung waren sie in Berlin. Und dann sind die beiden spät, durfte auch, also gab es auf der Einladung auch nicht den Hinweis, dass es verboten sei, spät abends einkaufen zu gehen. Und so sind sie einkaufen gegangen zu einem Elektronik-Supermarkt. Und dort haben sie irgendwas gekauft und dann haben sie mit Geldscheinen bezahlen wollen. Ich weiß jetzt nicht mehr, 100 oder 500 Euro Scheine, die eigentlich normale Deutsche nicht machen. Also wir benutzen immer 20er oder so. Wie auch immer, also das haben sie gemacht. Sofort ging Alarm los, weil irgendwie die Maschine hat das nicht aufgenommen. Also die Geldüberprüfungsmaschine. Und dann ging Alarm los. Sofort wurden sie in eine Kabine gebracht von Sicherheitspersonal. Und auf Verdacht von Falschgeldscheine. Und dann wurden sie oberkörperfrei, also nackt ausgezogen. Und das Ganze wurde auch verfilmt, also gefilmt durch interne Filmkamera. Und sie durften auch nicht niemandem anrufen. Dann so gegen 2 Uhr wurden sie freigelassen. Obwohl sie alle Dokumente bei sich hatten, von Einladung von Konrad-Adenauer-Stiftung und. Das alles half mir nicht. Und das kam in die Zeitungen durch Konrad-Adenauer-Stiftung, weil Konrad-Adenauer-Stiftung natürlich das als höchst peinlich und unakzeptabel fand. Also das sind nur einige Fälle, die in diesem ganzen Konstruktion passt. Deswegen habe ich die Beispiele gegeben. Ich möchte zu Racial Profiling, das ist natürlich auch Racial Profiling. Ich kann viele solche Fälle nennen, die ich selbst oder meine Kolleginnen betreut haben oder betreuen. Aber ich möchte jetzt zu der Frage Racial Profiling kommen, warum in Deutschland das Wort, der Begriff, diese Idee nicht bekannt ist oder sehr wenig bekannt ist, beziehungsweise wenn bekannt ist, dann in dieser Form abgelehnt wird, wie meine Kollegin vorhin zitiert hat. Weil natürlich in Deutschland auch Rassismus als System immer noch nicht anerkannt ist, immer noch nicht verstanden wird. Also das heißt, wir gehen ständig von einer individualisierten rassistisches Verhalten einiger Leute. Vorhin hat Dr. Gambhir von Bad Apples genannt, also Few Bad Apples. In den USA ist das sehr bekannt, dieser Begriff. In Deutschland benutzt man etwas anders. Wie heißt das? Schwarze Schafe. Natürlich, schlechte Schafe müssen schwarz sein, also schwarze Schafe. Diese Theorie ist so tief verankert, dass wir auch im täglichen Leben gehen ständig davon aus, dass die Menschen, nur einzelne Menschen, rassistische Ideen haben bzw. Rassistische Vorstellungen haben, deswegen beleidigen sie anderen oder greifen sie an, etc. etc. Wenn das so wäre, wenn tatsächlich so wäre, dann hätten wir eigentlich überhaupt kein Problem gehabt in diese Richtung. Aber leider, das ist nicht so. Es wird auch oft, also jahrzehntelang wissen wir auch, dass in Deutschland der Begriff Fremdenfeindlichkeit benutzt Und Fremdenfeindlichkeit geht in diese Richtung. Das heißt, eine Feindlichkeit eines gegen anderen. Aber das ist nicht so, sondern es ist ein System. Das heißt, wir gehen durch die Gerichtssäle, wir gehen durch die Gerichtsgebäude, Justizministerium, Polizeigebäude, Universitäten, Ministerien. Wir sehen fast kein schwarzes Gesicht, fast kein türkische, arabische, jugoslawische oder was auch immer. Menschen mit unmittelbarem Migrationshintergrund sehen wir nicht. Also mindestens habe ich in meinem fast 30 Jahren in Deutschland keinen Richter gesehen, keinen Staatsanwalt gesehen. Und Minister habe ich auch noch nicht gesehen, aber vielleicht in der näheren Zukunft. Und das wird auch diese institutionalisierte und Rassismus und der Rassismus der Institutionen wird verleugnet. Und wenn man das verleugnet, dann muss man sich nicht wundern, dass auch Racial Profiling abgelehnt wird. Weil Racial Profiling ist ein Teil von institutionalisierte und Rassismus der Institution Polizei. Und das kann man nicht akzeptieren, wenn man Rassismus als System nicht akzeptiert. Jetzt habe ich noch ein bisschen Zeit. Okay. Ja, und ich möchte hier nur erwähnen, dass nicht vor allzu langer Zeit in England, in Großbritannien gab es einen sehr, also Aufruhr, weil in Großbritannien infolge eines Mordes, also vielleicht manchen ist das bekannt, Mord von einem schwarzen jungen Mann namens Stephen Lawrence, gab es irgendwann mal auch eine sogenannte Untersuchungskommission, Inquiry Commission, und ein Richter, also ein Richter, nicht im Dienst, pensionierter Richter, hat diese Untersuchung geleitet und er hat Rassismus als System in der Polizei festgestellt, hat er auch gesagt. Ich zitiere, er sagte, Chief Constable Burden rightly impressed upon us that racism exists within all organizations and institutions and that it infiltrates the community. Das heißt, nicht nur, dass es existiert dort, sondern das verbreitet sich in der gesamten Gesellschaft. Also infiltrates the community. Und das ist etwas, was wir lernen müssen, akzeptieren müssen und nur dann können wir das Problem Racial Profiling begegnen. Ich für meinen Teil und ich glaube, meine Kolleginnen und Kollegen auch nicht erwarten, dass es von heute auf morgen ändert. Aber was wir möchten, ist eine Debatte, dass die Richter und Staatsanwälte, dass die Beamten, dass die Polizeiführung das akzeptieren. Nicht einzelne Polizisten, es ist nicht das Wichtigste, dass sie ihr Bewusstsein ändern und das wird auch nicht so sein, solange die Struktur so ist, solange jeder, der schwarz aussieht und in einer bestimmten Altersgruppe ist und durch Hasenheide durchläuft, kontrolliert, befragt, gedemütigt, mitgenommen, verhaftet, etc., etc., läuft das. Also ein junger Mann, hier ist wieder ein Beispiel, ein junger Mann aus einem westafrikanischen Land kommt zu mir und sagt, er wurde von Polizei verhaftet, misshandelt, geschlagen und er wurde auch verurteilt. Kann man was dagegen machen? Und wir haben dann versucht, mit Hilfe eines Anwaltes das weiterzukommen, gerichtlich. Und dort wurde festgestellt, dass dieser junge Mann in der Hasenheide sich befand und er hat die Forderung der Polizei, genau die genaue Forderung der Polizei nicht nachgekommen. Das heißt, die Polizisten haben ihn festgehalten, gesagt, wo ist dein Ausweis? Er hat gesagt, in meiner Hosentasche. Und der gleiche Zeit hat er eine Bibel in der Hand gehabt und er hat Bibel gelesen, etwas laut vorgelesen oder gelesen. Er hat mir erzählt, er hat gebetet. Und das ist seine Art, jeden Tag zum Park zu gehen und in der offenen, nicht in der Kirche nur. Er ist gläubig und ging auch jeden Sonntag in die Kirche, aber sonst ging er jeden Tag in diesen Park und dort hat er mit Bibel in der Hand rumgelaufen und gebetet. Und das war Polizisten nicht genehm. Sie haben gesagt, Mund halten, ruhig bleiben. Er hat gesagt, machen Sie Ihre Arbeit, ich mache meine Arbeit. Ich will weiter beten. Und das gefallen den Polizisten nicht. Und dann haben sie ihn geschlagen, seine Brille kaputt gemacht. Und das alles zählte gar nicht. Was zählte war, er war im Gerichtssaal und ein Dolmetscher wurde bestellt. Und der Vorsitzende Richter fragte ihn, und das war die erste Frage, sind Sie ein deutscher Staatsbürger? Er meinte, ja. Er meinte, ach so, wie sind Sie Deutscher geworden? Und er hat die Frage erstmal nicht verstanden. Und sein Anwalt war beschäftigt mit Papieren und so irgendwie im Entfernen gehört, ja, die Frage. Hat auch nicht darauf reagiert. Dann fragte der Richter nochmal, wie sind Sie Deutscher geworden? Dann sagte er, ja, einen deutschen Pass habe ich. Und darauf plötzlich wachte der Anwalt auf und meinte, Einbürgerungsantrag. Und da meinte der Richter, das weiß ich doch alles. Jetzt müssen Sie mir nicht belehren. Aber er braucht einen Dolmetscher. Und er ist Deutscher. Dann sagte der Anwalt, na gut, also darüber ist die Verhandlung ist über etwas anders. Nicht über seinen deutschen Ausweis bzw. Pass, sondern über etwas anders. Gut, das war nur eine Nebenbemerkung und dann wurde er verurteilt zu einer höheren Geldstrafe. Und das ist... sagen wir, Racial Profiling, das ist in diesem gesamten Struktur institutionalisierter Rassismus die Handlung der Polizei, die aufgrund der Hautfarbe bzw. Sprache, ethnische Hintergründe oder was auch immer die Polizisten verstehen, werden die Menschen in dieser Weise behandelt. Aber was heißt das denn, dunkle Hautfarbe, ethnische Hintergründe? Also das heißt, die Polizisten haben eine bestimmte Gedankenstruktur im Kopf, dass jeder, der nicht weiß ist, könnte ein Verbrecher sein. Und dieser rote Faden geht durch alle Polizeistrukturen und auch alle Institutionen. Und wenn die Polizei, Polizisten in eine Wohnung, maskiert in eine Wohnung eindringen und irgendjemanden verprügeln, weil dieser irgendjemand angeblich einen Raubüberfall begangen haben, und später auch vom Raub Vorwurf freigesprochen wird, trotzdem, dass weder für Gericht noch für die Polizeiführung noch für die ermittelnden Beamten ist es möglich, die Polizisten rauszufinden, die diesen Menschen zusammengeschlagen haben. Und wenn ein Vater mit seinem Sohn ins Krankenhaus geht, jemanden zu besuchen, und dort von 5, 6 Polizisten fast überfallen wird, werden, weil sie jemanden suchen, einen, was weiß ich, türkisch oder arabisch aussehenden Menschen, und zufällig sind beiden auch türkisch-arabisch aussehende Menschen, dann stellt der Staatsanwalt dieses am Ende ein, also dieser Strafantrag von den beiden Menschen, beiden Herren, stellt die Staatsanwaltschaft ein mit der Begründung, dass es nicht beweisbar ist, dass es nicht bewiesen ist, wer das gemacht hat. Natürlich viel geschrieben, viele Paragraphen erwähnt, warum die Polizisten nicht auffindbar sind, etc. etc. Ich will auch da nicht sagen, dass der Staatsanwalt auch Racial Profiling in dem Kopf hat, aber mindestens es ist eins ist feststellbar, dass die Polizei in all diesen Fällen nicht genügend ermitteln. Das, was Dr. Igbanusi vorhin erwähnt hat, dass in Fällen Romas unterschiedliche Ermittlungen, unterschiedliche Verurteilungen, das sehen wir hier auch. Und ich möchte jetzt schließen mit einem Zitat von einem US-amerikanischen Gelehrten namens Steve Martinot, der sagte, Profiling, und da ist auch Racial Profiling, is the inverse of law enforcement. In law enforcement, a crime is discovered and the police then look for a suspect who might possibly have committed it. Profiling means that a suspect is discovered and the police then look for a crime for the person to have possibly committed. Also erst Verdächtigen finden und danach Tat. Tatuntersuchung kommt später, aber erst Verdächtigen. Danke vielmals. Danke, Bibler. So, nach Plan würden wir jetzt 10 Minuten Pause machen, in der ihr euch dann eure Fragen überlegen könnt, die dann natürlich alle noch gestellt werden können. Ja. Wenn es jetzt nicht noch irgendeine Verständnisfrage gibt, ich sehe nichts. Okay. Aber sie wollte was fragen. Nee, sagt alle Leute, dass sie sitzen sollen. Sie wollte was fragen. Ja. Nee, sie wollte was fragen. Hier, sitzt sie vorne. Hier. Sie sitzt. Du brauchst hier ein Mikrofon. Hallo, hat jemand ein Mikro? Sie wollte eine Frage stellen. Ja, ich wollte nur sagen, beim Zuhören ist mir eingefallen, dass ich glaube, ich weiß es natürlich nicht und es ist eine Frage, die man sich stellen kann, ob die Leute, die Amokläufer sind, eigentlich eher von dem Rassismus so geprägt sind, dass sie bewusst, unbewusst eigentlich zu denen gehören, die herrschen sollen. Also ich habe noch nie gehört, dass irgendein nicht weißer deutscher junger Mann unter den Amokläufern war. Habe ich noch nie gehört. Also das sind, glaube ich, eher die, die dazu heranwachsen, herrschen zu sollen und dann irgendwie, wahrscheinlich ist es ein Symptom davon, keine Ahnung. Ja. Ja, okay, die Antwort dann später nach der Pause. Ja. Ja, bitte. Ja, ja.